Kundgabe 8180. Empfangen am 17.05.1962. Über die Lehre der Wiederverkörperung. Durch die Stimme des Geistes kann ich mich euch mitteilen, wenn ihr es ernstlich begehret, von mir belehrt zu werden. Ich will nur, dass ihr in der Wahrheit wandelt, dass euer Denken nicht falsche Wege geht, dass ihr durch irrige Lehren so beeinflusst werdet von dem, der die Wahrheit untergraben will, weil sie euch ein Licht gibt, in dem er selbst und sein Treiben beleuchtet wird. Und darum solltet ihr annehmen, was ich euch sage durch meinen Geist. Es wird euch verständlich sein, dass mein Gegner alles tun wird, um euch in der Finsternis des Geistes zu erhalten, in der er auch unbeschränkte Macht über euch hat, denn so wie ihr in der Wahrheit steht, seid ihr für ihn verloren. Er wird also immer euer Denken falsch richten. Und jeder falsche Gedanke hat 1000 andere falsche Gedanken zur Folge. Und so sorget er dafür, dass auch das Wissen um Zweck und Sinn eures Erdenlebens euch vorenthalten bleibt, dass ihr euch ein ganz falsches Bild macht von eurer Erdenaufgabe und er euch auch laut zu erhalten sucht in jeglichem geistigen Streben. Er sucht in euch, die Liebe zur Welt zu erhalten. Und er wird euch daher auch immer eine Wiederholung eures Erdenlebens als wünschenswert vorstellen und euch auch Beweise dafür schaffen, denn euer Streben nach Vollendung wird dann geschwächt, so wie ihr glaubet, immer wieder diese Erde betreten zu dürfen, wenn ihr die Vollendung noch nicht erreichet. Es ist diese Vorstellung von Seiten meines Gegners eines seiner beliebtesten Mittel, und darum hat auch die Lehre der Wiederverkörperung viel Anklang gefunden. Und sie ist schwer auszurotten, weil mein Gegner sehr geschickt arbeitet, um die Glaubwürdigkeit dieser Lehre zu bekräftigen. Doch es braucht kein Mensch, seiner List zu unterliegen. Denn so wie er im ernsten Wahrheitsverlangen steht und sich an mich selbst wendet, wird er auch die Unsinnigkeit dessen erkennen, was jener ihm vorgesetzt hat. Und er wird klar auch die Wahrheit im Herzen spüren. Er wird eine Abwehr empfinden gegen das, was von meinem Gegner ausgegangen ist. Denn sein ernstes Verlangen nach der Wahrheit garantiert ihm auch solche. Sehr viele Menschen unterliegen seinem Einfluss auf diesem Gebiet, weil die Menschen selbst es wollen, dass sie wieder zur Erde zurückkehren, weil die Liebe zur Welt noch so groß ist in ihnen und für sie der Gedanke tröstlich ist, das Erdenleben wiederholt führen zu können. Doch immer wieder sei es euch gesagt, dass ihr irregeführt wurdet, die ihr an eine beliebige Wiederverkörperung glaubt. Wenn es auch Einzelfälle gibt, die ihre besondere Begründung haben, aber nicht verallgemeinert werden dürfen. Denn in meinem Heilsplan von Ewigkeit sind wahrlich alle Möglichkeiten vorgesehen, die euer Ausreifen während eines Erdenlebens gewährleisten. Denn jegliche Schwäche könntet ihr selbst beheben, weil ich dafür am Kreuz für euch gestorben bin, dass ich euch die Willensstärke erwarb, und ihr jederzeit mich anrufen könntet in Jesus, dem Erlöser von Sünde und Tod, und ihr dann auch jenen Grad auf Erden erreichet, der euch den Eingang in das Lichtreich sichert, wo ihr steigen könntet in endlose Höhe, weil es dann keine Begrenzung mehr für euch gibt. Nützet ihr aber euer Erdenleben nicht aus, so dass ihr unerlöst in das jenseitige Reich eingehet, so würde euch auch eine nochmalige Verkörperung auf Erden nichts nützen. Denn der freie Wille bleibt euch belassen. Die Rückerinnerung jedoch wird euch genommen. Und ihr steht dann in weit größerer Gefahr, abzusinken zur Tiefe, was von mir aus jedoch niemals begünstigt, sondern verhindert wird. Und kann euch auf Erden schon ein Licht entzündet werden, dass euch das Wissen erschlossen ist, um euren einstigen Abfall von mir und um meinen Plan der Rückführung, dann seht ihr auch klar den Weg vor euch, den ihr zurücklegen müsstet, um euch zu vollenden. Und dann erkennet ihr auch solche Lehren als Irrlehren, die euch einen nochmaligen Erdenweg verheißen, denn sie widersprechen dann meinem Heilsplan von Ewigkeit, der in aller Weisheit und Liebe von mir aufgebaut wurde, um euch die Freiwerdung aus der Form zu ermöglichen, wozu zwar der freie Wille von euch erforderlich ist. Und auf dass ich euer Wille recht entscheide, wird euch immer wieder die Wahrheit zugeführt von mir selbst, so ihr diese erbittet, so ihr selbst in der Wahrheit zu stehen begehrt. Doch verständlich wird es euch auch sein, dass mein Gegner alle Macht nützet, die ihr selbst ihm einräumt, dass er euch irrige Lehren vorsetzen wird, solange ihr nicht durch ernstes Wahrheitsverlangen sein Wirken abwehret. Doch niemals wird er sich mit seinem Irrtum durchsetzen können, wo ich selbst als die ewige Wahrheit angegangen werde, um Schutz vor Irrtum. Weil er dort völlig machtlos ist, weil das Licht, das von mir selbst ausstrahlt, ihn entlarvt und er daher immer dieses Licht fliehen wird. Amen.